Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Frequency auf Byte FM, heute zum letzten Mal in diesem Jahr und das wie immer mit mir, mit Christian Grasse. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist ja Weihnachtszeit und da kann man ja auch gerne mal Weihnachtsmusik hören, zum Beispiel im Supermarkt oder auch auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ja alles schön und gut, aber da wir ja schon ohnehin von morgens bis abends beweihnachtet werden, muss das ja auch nicht noch hier passieren. Aber eine kleine Tradition will ich trotzdem mal beibehalten. Und zwar fühlt man sich ja zum Jahresende hin immer ein bisschen dazu genötigt, zurückzublicken. Und genau das werde ich auch am Anfang der Sendung ein wenig tun. Und zwar mit zwei Stücken, die mich so ja mehr oder weniger das ganze Jahr lang begleitet haben. Das hier ist einer davon. Because the origami didn't work, we gave you dancing lessons. Because the dancing lessons made you bored, we bought you a guitar. Because you said it made your fingers sore, we found you a pony. Because the pony broke your leg and ran away, we got you drums. But the drums annoyed our neighbors, so we gave you cooking lessons. And the cooking lessons made you fat, we bought you running shoes. If you hear this, please, we will read. Ben Folds und Amanda Palmer mit Because the Origami. Ein wirklich wunderbares Projekt, das die absolut bezaubernde Frau Palmer da im April angestoßen hat. Nighty Night heißt es und dahinter verbirgt sich ein kollaboratives Mini-Album, unter anderem mit Neil Gaiman, Damien Kulish und eben Ben Folds. Involviert waren da aber auch noch eine ganze Handvoll anderer Künstler und Produzenten. Das Album erschien bereits Ende April im Netz und zwar bei Bandcamp unter CC-Lizenz, also mit der Erlaubnis zum Kopieren und Verteilen, und Fans konnten und können auch heute noch selbst entscheiden, wie viel diese Musik kosten soll. Ich glaube, das Album führte sogar für ein paar Wochen nach Erscheinen die Verkaufscharts bei Bandcamp an. Also trotz Gratis-Download-Möglichkeit war das Ganze auch finanziell erfolgreich. Und diese Geschichte, die deckt sich übrigens auch mit einer Musikstudie von TechDirt.com, die besagt nämlich, dass der wahre Wert von Musik heute eben nicht mehr in der CD oder einem MP3 steckt, sondern in der Beziehung zwischen Künstler und Fan. Und die Hauptmotivation für Musikfans, Geld zu zahlen, die liegt demnach auch darin, den Künstler unterstützen zu wollen und ihm für die Musik zu danken und ihn natürlich auch zu fördern. Und dafür braucht es natürlich keine Labels mehr. Und genau das beweist Amanda Palmer mit ihrer DIY-Karriere, kann man, glaube ich, so nennen. So, jetzt habe ich natürlich ganz schön viel erzählt, aber so ist das, wenn man zurückblickt. Gleich gibt es noch eine etwas ausufernde Geschichte, und zwar zu diesem großartigen Stück Musik hier. Load oder Lütt oder Laut von Lockerbie, eine sehr junge Band aus Island, die gerade mal ihren Schulabschluss gemacht hat im letzten Sommer. Man kann es ganz stark, finde ich zumindest, hören, dass diese jungen Herren große Fans sind, und zwar von ihren Vorbildern Sigur Rós. Zu Beginn des Jahres erschien eine Download-Single von Lockerbie bei dem Netlabel Bad Panda Records. Unter anderem auch mit diesem Stück, was wir eben gehört haben. Am 17. Januar war das, und da habe ich die Band dann natürlich auch für mich entdeckt und war mehr oder weniger sofort, ja, habe mich gezwungen gefühlt, die Band zu kontaktieren, und habe ein paar Mails mit denen hin und her geschrieben und auch mal mit denen geskypt. Und da haben sie mir unter anderem erzählt, dass sie an einem Album arbeiten und natürlich auch gerne in Europa touren wollen und ihre Musik auf CD und Vinyl veröffentlichen möchten. Und zufälligerweise habe ich in der gleichen Zeit ein ja, sehr sympathisches Indie-Label kennengelernt, und zwar Kapitän Platte aus Bielefeld. Die haben sich so ein bisschen auf, ja, so epische Post-Rock-Klänge spezialisiert. Und denen habe ich Lockerbie empfohlen, und meine Begeisterung, die sprang dann auch glücklicherweise auf die Labelmacher von Kapitän Platte über. Und um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, das Debütalbum von Lockerbie wird nun auf CD und Vinyl bei Kapitän Platte erscheinen, und das ist eine tolle Sache, finde ich. Und so macht Radio, Musikradio vor allen Dingen auch noch sehr viel mehr Spaß, wenn man einer Band, die man selber toll findet, noch ein bisschen unter die Arme greifen kann mit einer einfachen Empfehlung an Label, was man selber gut findet. So viel zu dieser kleinen Geschichte hinter dem eben gehörten Song von den isländischen Lockerbie. Und damit das jetzt nicht alles zu überschwänglich wird hier, brauchen wir jetzt mal ein bisschen was zum Runterkommen, was uns wieder ein bisschen erdet. Da lässt sich auch ein ziemlich guter Übergang basteln, und zwar von den eben gehörten Isländern ausgehend. Denn die traf ja die Finanzkrise besonders hart. Vielleicht erinnert ihr euch, die Regierung fiel da völlig auseinander, die Währung komplett entwertet, mehr oder weniger eigentlich kompletter Finanzkollaps in Island. Und die Finanzkrise, die ist ja heute auch noch ein Top-Thema. Und genau dazu passt der nächste Song Way Down in the Hole von Who Hit John. Der Originalsong stammt aus dem Jahr 1987, und zwar von dem großen Tom Waits. Und auch der Albumtitel von Who Hit John passt eigentlich perfekt zu dieser ganzen Krisensituation, in der wir uns immer noch befinden. Und zwar Great Recession Blues. Walk through the garden, you better watch your back. When I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. But you got to keep the devil way down in the hole. Way down in the hole. Way down. way down in the hole. You got to keep the devil way down in the hole. FM. Your mind wanders just like me. The rivers call just like you and me. A part of us is on the dark side of the moon. The other half will never move so soon. Little tin soldier man will never grow an older man, but his mind will rust. Filling the walls with names of men, your son, a girl's best friend. I read the news for dead. I read again, see a few more than ten. The hills are filling with red. The only the gun that's to my head. My eyes are filling with tears. Please wake me when the killing disappears. Little tin soldier man will never grow an older man. Little Tin Soldier Man von Arthur Moons. Hinter diesem Künstlernamen steckt der Brite Gareth Richards aus London und hin und wieder schreibt er solche schönen kleinen Folk-Songs wie diesen und lädt sie dann auf sein Soundcloud-Profil. Wer mehr davon entdecken möchte, Links zu allen Songs der Sendung findet ihr bei uns im Netz auf byte.fm/magazin oder ihr besucht frequency.posterous.com. Da sind auch alle bisherigen Episoden und Download Links dokumentiert. Da fällt mir gerade ein, das ist übrigens die 50. Frequency-Ausgabe, die halbe 100 also, und das zum Jahresende 2011. passt eigentlich ziemlich gut, finde ich. Vorhin habe ich ja erzählt, dass sich so ein Jahresende ja immer ziemlich gut anbietet, zurückzublicken, das Jahr mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, die Gedanken auch mal ein bisschen zu ordnen oder sie auch mal wieder so treiben zu lassen. Das mache ich jetzt nicht, aber vielleicht wollt ihr das ja tun. Denn ein Anstoß zum Gedanken treiben lassen könnte der nächste Song vielleicht sein. Der ist nämlich ziemlich verträumt und lädt zum Träumen und Gedankenschweifen ein. Wir hören die Lizard Kisses und zwar mit dem Stück Swell und danach gleich noch ein Stück von ihnen und zwar Pinch. Thank you. Lizard Kisses aus Brooklyn. Zwei Songs waren das von den irgendwie sehr flauschig klingenden New Yorkern. Zuerst hörten wir Swell und danach eben gehört Pinch. Beide Songs stammen von ihrem aktuellen Album Tiny Island Teeth. Und das veröffentlichte die Band am 6. September bei Bandcamp. Und auch bei diesem Album kann jeder selbst entscheiden, was er oder sie dafür zahlen möchte. Und ich glaube, dass dieses Konzept sich immer mehr etabliert. Auch Third Culture machen das so, ein Folk-Duo aus Barcelona. Wir hören den Track Crickets von ihrer Seldom EP. Slowly drifting, got no ammunition. Yeah. like Field Trips aus, ja, man mag es eigentlich kaum glauben, Leipzig. So steht es zumindest auf der Bandcamp-Seite der One-Man-Band. Noch eine Überraschung ist der Titel des eben gehörten Songs. Keine Ahnung, wie man den so richtig aussprechen soll. U-U-U oder wahrscheinlich eher U-U-U, also drei Buchstaben, drei U's. Und das U in der Mitte ist dabei groß geschrieben. Wir hören noch ein Stück von dem Leipziger Künstler, und zwar I Am The Sun. Gefunden habe ich die Band, beziehungsweise den Solo-Künstler, übrigens dank des Edinburgh Man Podcast. Das ist ein wöchentlicher Netzmusik-Podcast aus einem schottischen Wohnzimmer in Edinburgh. Produziert wird das Ganze von Johnny Dobby und ja, dieser Podcast ist absolut empfehlenswert. Ich spiele gleich auch noch eine Handvoll anderer Songs, die ich ebenfalls durch diesen musikbegeisterten Schotten entdeckt habe. Aber hier ist mal I Am The Sun von Field Trips aus Leipzig. I'm gonna find you. To see you soon. I'm gonna. Sonnige Klänge aus Leipzig, I Am The Sun von Field Trips. Zu finden ist das Ganze bei Bandcamp, verlinkt auch bei uns auf byte.fm/magazin. Und am besten gebt ihr dort einfach mal ins Suchfeld Frequency ein, dann solltet ihr eigentlich alle Download- und Infolinks zu dieser mittlerweile 50. Frequency-Episode finden. Vorhin hatte ich ja den Edinburgh Man Podcast erwähnt und auch schon gesagt, dass ich noch ein paar mehr Songs spielen möchte, auf die ich dort aufmerksam wurde. Los geht's mit einem musikalisch eher ja, poppigen Doppelschlag, und zwar von The Spook School. Die kommen passenderweise sogar aus Edinburgh. Wir hören Devil of Mine und im Anschluss Are You Who You Really Think You Are. Beide Tracks kommen von ihrer Home-Demo-Single, so nennt die Band ihre Single. Die erschien im November, ist also noch ziemlich frisch. See me, will you turn to stone? Fingers ringing, fists split to the bone. You're whitewashing memories, watching them fade. Didn't fuck her, you kissed her. Was a fist, not a blade. So sell me a story. Oh, devil of mine. I find it so funny, and don't you just know they're all waiting in line for a piece of you, all nicely wrapped and tied. So sell me a story, oh devil of mine. So sell me a story. too much of me and it's getting me down. Too little of me to be spreading round this town. And are you who you think you are? I know who I am and I know what I feel. So I have a few problems accepting what is real. And are you who you think you are? You are. I felt like a victory walking in here. Everyone looked up as if I was so weird. And are you who you think you are? I'm stopping and starting with these feet that I own. I need to go anywhere as long as it's not home. For you're not who you think you are. Are You Who You Think You Are von The Spook School aus Schottland. Die Band kommt übrigens mit einer ziemlich sympathischen, weil einfachen und bescheidenen Selbstbeschreibung daher. The Spook School are a four-piece indie-pop rock'n'roll band from Edinburgh who like to have fun and make noise. So viel dazu. Das schreiben die vier Schotten auf ihrer Bandcamp-Seite. Und da gibt es nicht nur eine Single mit den eben gehörten zwei Songs, sondern auch noch eine weitere, etwas ältere Single. Der Download sei euch hiermit wirklichst herzlichst empfohlen. Das gilt auch für die nächste Band, und zwar Los Readymade aus Argentinien. Eine wirklich großartige Surf-Punk-Rock'n'Roll-Band vom Netlabel Soy Mutante Records. Skinny Mini von Los Readymade aus Rosario. Das ist ja so mehr oder weniger in der Mitte Argentiniens, so knapp 200 Kilometer westlich von Uruguay. Und auch diese argentinischen Surfklänge haben wir eigentlich dem Edinburgh Man Podcast zu verdanken. Denn dort bin ich auf diese Musik gestoßen. Das trifft auch noch auf den nächsten Song zu. Der stammt nämlich vom französischen Netlabel Beko DSL. Das habe ich ja auch schon einige Male hier vorgestellt. DSL oder DSL steht für Digital Download Single. Und genau das macht das Label auch. Wöchentlich erscheint dort eine Single frei im Netz zum Herunterladen. Unter anderem auch der Track Send Me Down von The Never Years aus Houston. Jahre inspirierter Wave von The Never Years aus Houston. Send Me Down heißt der Track und die Band nennt das übrigens Bedroom Chillwave Dream Pop. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Zum Ende kriegt die Sendung ja immer gerne mal so einen kleinen Elektroschub und der hat sich ja schon so ein bisschen gerade mit dem Song eben angekündigt und bekommt jetzt auch noch ein bisschen Verstärkung durch einen wirklich fantastischen Künstler aus Korea, und zwar Sunik Kim alias Beat Culture. Der lebt und musiziert zurzeit in Hongkong und macht Musik, die sich so gar nicht einordnen lassen will. Und genau das macht sie auch so großartig. Es gibt so ein bisschen jazzig, ambient-lastige Sounds, dann wieder dicke Beats und verträumt sphärische Klanggewänder, die auch ja sehr, finde ich, eine wirklich emotionale Tiefe haben und dazu auch noch gut dosierte Gesangssamples. Wir hören Midori. We'll be right back. as I could when I was stuck in this place. Dogged as many chicks as I could when I was stuck in this place. Midori von Beat Culture aus Korea, erschien bei Bad Panda Records. Eigentlich eine wöchentliche Pflichtlektüre für Musikfans, dieses Netlabel. Denn jeden Montag erscheint dort eine Download-Single. Außerdem gibt es dort hin und wieder sogar ganze Alben und Remix-Wettbewerbe, die natürlich nicht nur zum Mitmachen einladen, sondern auch zum Anhören. Und wo wir schon bei Remix-Wettbewerben sind, das passt nämlich perfekt zum letzten Song für heute, denn der ist ein Remix der Band Moon and Sun. Die haben bereits 2010 bei dem holländischen Netlabel Beep Beep Back Up the Truck eine EP veröffentlicht und die wurde kürzlich geremixed. Zum Abschluss dieser Sendung hören wir den Track Bow und zwar im Praker Remix. Und damit sage ich, Christian Grasse, tschüss und wünsche euch allen wirklich schöne Feiertage zu Weihnachten und natürlich auch zum Jahresbeginn. Und sage einfach mal, ja, macht's gut und bis bald. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, wenn ihr wollt. Ciao. Even though the darkness grows.